Mal gucken, was jetzt kommt. Wollt ihr noch eins hören? Nein. A39 und Co. Also ich hab zwar eben gehört, dass ich gut singen kann, aber hier vergesse ich immer den Text. Da gucke ich mal mit und lese mal mit. A39 und Co. Es gibt neue Autobahnen, schön frisch ausgebaut. Das ist gemein. Ich hab euch auf der Mitte der neuen Autobahn. Alle waren so fern am Feier mit Menüssen drum und dran. Das Bambabell, das Bambabell zerschnitten und die Strecke eingeweiht. Schon passiert. Heute sind wir dann noch schneller, wo wir gar nicht sein wollen. Gut, 100 Kilometer Flash und Pro ausgebaut. Da ist es sich schon gerade, rechts und links ein Wald. Ab und an sieht man Tiere dazwischen den Asphalt. Warum? Für wen soll diese Straße nur gehen? Wohin? Warum? Für wen soll diese Straße nur gehen? Direkt zu den Maschinen für die Industrie bequem. Da spart manche Euro und natürlich auch die Zeit. Straßen schaffen Arbeit und Maschinen sowieso dumm. Lasst uns mal nicht zetern, genießt das Buffet. Morgen bauen wir dann weiter, scharfe Straße bauen. Die Fabrik schließt ihre Tür, war komplett angepackt. Und sie rollt auf neuen Straßen, an einem neuen Platz. Und mit dir geht die Arbeit, eine schöne freie Warum? Für wen soll diese Straße nur gehen? Wohin? Warum? Für wen soll diese Straße nur gehen? Arbeitskampf traut sich niemand zu sagen. Schlucken, schlucken und schön fleißig sein. Die Straße, die Werfer hindern. Muss nicht deine Arbeit sein. Die nehmen dir ganz andere. Dankeschön.